Es fuhr ein Auto in der Silvesternacht auf der falschen Straßenseite. Hat es angefangen, dessen Fahrer war betrunken am Steuer. Und deswegen ist euer Auto etwas zur Seite geschleudert. Es gab einen Crash, einer ist davon gekommen. Doch liegst du in dem Krankenhaus immer noch ganz benommen. Gestern Abend sprach dein Ex-Freund zu mir und er sagte, du wärst in letzter Nacht nicht mehr hier. Die Engel hätten dich im Schlaf von uns geholt. Wollte nicht hören, dass er meinte, du wärst tot. Wollte nicht glauben, dass er sagte, dass du von mir sprachst, bevor du endgültig eines unfairen Unfalls starbst. Und dass du rauf und rappen kranken aus die Lieder, die ich schrieb und du gehört hast. Und das immer, immer wieder, bevor das Licht verschwand, bevor die Seele ging, bevor dein Herz aussetzte und du von der Erde bist. Wieso waren deine letzten Worte über mich? Und wieso hörtest du im Krankenhaus nur meine Lieder? Ich hoffe, du kannst das nicht hören und daran glaub ich. Das hat so weh, als ich hörte, dass es nun aus ist. Wieso waren deine letzten Worte über mich? Und wieso hörtest du im Krankenhaus nur meine Lieder? Ich hoffe, du kannst das nicht hören und daran glaub ich. Das hat so weh, als ich hörte, dass es nun aus ist. Und dein Freund sagte mir, ich wüsste von einem Lied, was ich schreiben sollte nur für dich, Becky. Schon wieder löst sich eine Seele von der Erde. Ich hoffe, du hast einen schönen Platz zwischen den Sternen. Und schau mal runter, wenn du gerade etwas Zeit hast. Ich schreib das Lied, doch das Leben geht nun mal weiter. Ich will, dass viele dieses Lied hören und weißt ja, will, dass dein Freund es auf die Platte macht und nicht scheitert. Ich hab so Wut auf diesen Mann, der da am Steuer war, weil du sehr vielen Menschen sehr, sehr lieb und teuer warst. Weil du ein wirklich sehr besonderer Charakter, der mich prägte aus meinem Herzen bei Problemen viel intakter. Und weil du irgendwie mit deiner ganzen Art, die ich so mochte, dann am Sterben liegt, dein Herz nicht mehr pocht. Schreib ich das Lied und hoffe, dass du mir zuhörst. Und ich bete, bitte antworte auf meine Fragen, bitte tu es. Wieso waren deine letzten Worte über mich? Und wieso hörtest du im Krankenhaus nur meine Lieder? Ich hoffe, du kannst das nicht hören und daran glaub ich. Das hat so weh, als ich hörte, dass es nun aus ist. Wieso waren deine letzten Worte über mich? Und wieso hörtest du im Krankenhaus nur meine Lieder? Ich hoffe, du kannst das nicht hören und daran glaub ich. Das hat so weh, als ich hörte, dass es nun aus ist. Vielleicht sehen wir uns ja irgendwann mal wieder. Doch bis dahin lieb in Frieden und schau manchmal auf uns nieder. Eine Träne drauf beim Texten dieser Lieder. Du warst nett zu mir und wärst du da, würd ich das noch erwidern. Du warst so stolz, als hättest du andauernd von der Gabe. Ich war fasziniert und durch dich bekenne ich endlich mal Farbe. Und zeig den Menschen, dass ich ein Hopper bin und zu der Kappe, die ich trage, nicht mehr blocken will. Glaub mir, das war entscheidend für mein Selbstbewusstsein. Wir können die Zeit nicht zurückdrehen, das muss dir selbstbewusst sein. Doch in meinem Herzen hast du einen Platz, der stets geborgen. Glaub mir, die Geheimnisse verrät keiner, sind nie verworfen. Auch wenn du nie mehr auf dieser Welt, hab ich dich verloren. Machen ich und er und sie und wir alle uns große Sorgen. Du bist so anders und so drüber kommt die Kälte. Denn ein guter Mensch auf Erden hat verlassen diese Welt. Wieso waren deine letzten Worte über mich? Und wieso hörtest du im Krankenhaus nur meine Lieder? Ich hoffe, du kannst das nicht hören und daran glaub ich. Das hat so weh, als ich hörte, dass es nun aus ist. Wieso waren deine letzten Worte über mich? Und wieso hörtest du im Krankenhaus nur meine Lieder? Ich hoffe, du kannst das nicht hören und daran glaub ich. Das hat so weh, als ich hörte, dass es nun aus ist.